Die Verstärkung der nuklearen Streitkräfte in der DVRK ist die Ausübung des unbestreitbaren Selbstschutzrechts eines souveränen Staates für die Beendigung der eskalierenden Atomkriegsmachenschaften der USA und für die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und darüber hinaus in der Region. Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK veröffentlichte am 29. Mai eine Stellungnahme dazu, dass Japan die Selbstschutzmaßnahmen der Republik als Drohung und Provokation bezeichnet. Auf dem jüngsten Gipfeltreffen der G7 in Italien, so sagte der Sprecher, behauptete der japanische Machthaber, dass es jetzt nicht die Zeit für Dialog, sondern für Druck gegen Nordkorea sei, die Sanktionsresolutionen strikt erfüllt werden sollten und die Notwendigkeit der Annahme einer neuen Resolution bestehe. Auch der Minister des Kabinettssekretariats, der Außenminister und weitere hochrangige Regierungsbeamte Japans befürworten offiziell neue zusätzliche separate Sanktionen. Dass Japan hier und da die Atmosphäre für Druck und Sanktionen gegen die DVRK ins Leben ruft, hat es zum Ziel, unter dem Vorwand der sogenannten Drohung Nordkoreas einen rechtlichen Grund für die Fabrizierung eines faschistischen Gesetzes und für die regelrechte Forcierung der Militarisierung zu schaffen. Dummerweise versucht Japan, die Selbstschutzmaßnahmen der DVRK als Provokation und Drohung zu diffamieren und so seine Ambitionen auf die Wiederbelebung des Militarismus und die erneute überseeische Invasion zu realisieren. Die DVRK wird es auf keinen Fall dulden und immer im Gedächtnis behalten, dass sich Japan für seine allerlei extremen Humanitätsverbrechen gegen das koreanische Volk in der Vergangenheit nicht entschuldigt, im Gegenteil dazu der DVRK bei der Ausübung des Souveränitätsrechts an die Karre fährt und immer neue Sünden begeht.